Rap, weil ich schon immer ein Star war. So wie ein guter MC schon immer rar war, bin ich einer der wenigen, der vor euch da war. O-Ton Maniac, 2000 Mal ja. Verbrennt euch nicht die Finger, ich bin heißer als Lava. So wie ein guter MC schon immer rar war, bin ich einer der wenigen, der vor euch da war. Ich hab euch hochfliegen, dann fallen, aufprallen und wieder aufstehen gesehen. So manches Unkraut wird nie vergehen. Ihr Laberköpfe, ich kann euch nicht mehr sehen. Ja, ich kenn sie alle, die Koksnasen. Die irrigiert schon lange frustriert und am Erfolg erlaufen. Mit dünnem Sound einen Dicken machen, nasses Pumante saufen. Im Flash, als machen sie Cash. Schneller als Rockefeller. Ich stehe drüber Sky High. Um mich zu stressen, bin ich zu lang dabei. Bleibe auf Standby. Mach meine Beats und warte, bis der Zeitpunkt stimmt. Und bring dein Braunschweig zurück auf die Landkarte. O-Ton Maniac, Reime im Director's Cut. Auf White Screen, weil's Original am besten kickt. Werden Köpfe genickt, Pose MCs gefickt, die Bombe tickt. Blüte deine Zunge, Junge. Lobbadierte MCs sprechen vom Rocken, unterscheiden mich zwischen Theorie und Praxis. Rocken nicht meine Vorstadtbühne. Doch Search und O-Ton rocken die ganze Galaxis. O-Ton Maniac, 2000 mehr Jahr. Ich schein auf euch herab, weil ich schon immer ein Star war. So wie ein guter MC schon immer rar war, bin ich einer der wenigen, der vor euch da war. O-Ton Maniac, 2000 mein Jahr. Ich schein auf euch herab, weil ich schon immer ein Star war. So wie ein guter MC schon immer rar war, bin ich einer der wenigen, der vor euch da war. O-Ton Maniac, 2000 mein Jahr. Verbrennt euch nicht die Finger, ich bin heißer als Lava. So wie ein guter MC schon immer rar war, bin ich einer der wenigen, der vor euch da war. O-Ton Maniac, 2000 mein Jahr. Ihr hört den Originalton, weil immer klar war. So wie ein guter MC schon immer da war. Ist das hier kein Comeback, weil ich schon immer da war. Weil ich schon immer da war. Der Originalton 99, 2000, such a search. Es ist 1 Uhr, vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bundeskanzler Schröder hat die Ostdeutschen für ihre Rolle bei der Wiedervereinigung Deutschlands gelobt. Beim Deutschlandtag auf der Expo in Hannover sagte Schröder am Abend, die Mauer sei nicht vom Westen, sondern vom Osten her eingedrückt worden. Die zentrale Feier zum 10. Jahrestag der deutschen Einheit war zuvor mit einem Festakt in der Dresdner Semperoper begangen worden. Dabei würdigte der französische Präsident den früheren Bundeskanzler Kohl als europäischen Visionär. Auch Bundespräsident Rau betonte, Kohls Verdienste um die Einheit könnten durch nichts geschmälert werden. Kohl selbst nahm nicht an der Veranstaltung teil, da er nicht als Redner geladen war. Nach dem Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Nach Angaben von Augenzeugen waren 2 bis 4 Unbekannte an dem Attentat beteiligt, unter ihnen ein etwa 30 Jahre alter Mann. Bundesinnenminister Schily und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Clement verurteilten den Anschlag als feige und verabscheuungswürdig. Die Tat zeige ein weiteres Mal, dass die rechtsextremistische Gefahr sehr ernst genommen werden müsse, sagte Schily. Jetzt müssten die Täter schnell gefasst und hart bestraft werden. In Düsseldorf demonstrierten am Abend mehrere hundert Menschen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. In einem Schweigemarsch zogen sie vom Rathausplatz zur Synagoge. Bundeskanzler Schröder und Ministerpräsident Clement werden sich heute in der Synagoge mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Spiegel, treffen, um über die Folgen des Attentats zu sprechen. Die Landesregierung hatte verstärkten Polizeischutz für jüdische Einrichtungen zugesagt. Palästinenser Präsident Arafat ist zu Gesprächen mit US-Außenministerin Albright und dem französischen Präsidenten Chirac nach Paris aufgebrochen. Wie einer von Arafats Beratern mitteilte, wird sich bei diesen Gesprächen entscheiden, ob es in der französischen Hauptstadt auch zu einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Barak kommen wird. Vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York haben sich Israel und die Palästinenser gegenseitig die Schuld an den jüngsten Unruhen in Nahost zugewiesen, bei denen mehr als 50 Menschen getötet und etwa 1.400 verletzt wurden. Der Sicherheitsrat will vor einer Stellungnahme erst das Ergebnis der Gespräche in Paris abwarten. In Jugoslawien hat Oppositionsführer Koštunica erneut den Rücktritt von Präsident Milošević gefordert. Serbien werde sich nicht beruhigen, solange Milošević noch da ist, sagte der Oppositionsführer vor rund 40.000 Menschen in Kragujevac im Landesinneren. Milošević hatte zuvor als Reaktion auf die landesweiten Proteste die Verhaftung von Streikführern angedroht. Die Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten George Bush und Al Gore treffen in der Nacht erstmals in einer Fernsehdebatte aufeinander. Damit leiten sie die letzte Phase des Wahlkampfes ein. Beide Kandidaten haben sich seit Tagen auf das 90-minütige Streitgespräch vorbereitet. Es wird damit gerechnet, dass mindestens 75 Millionen US-Bürger das Rededuell im Fernsehen verfolgen werden. Der Mörder von Ex-Beatle John Lennon bleibt hinter Gittern. Ein Begnadigungsausschuss im Hochsicherheitsgefängnis von Attica im US-Bundesstaat New York lehnte den Antrag von Mark David Chapman auf vorzeitige Entlassung aus seiner lebenslangen Haft ab. Chapman hatte Lennon am 8. Dezember 1980 vor dessen Wohnhaus in New York erschossen und sitzt seitdem im Gefängnis. Eine Freilassung des Häftlings zum jetzigen Zeitpunkt würde die Schwere seines Verbrechens verharmlosen und den Respekt für das Gesetz untergraben, hieß es in der Begründung des Begnadigungsausschusses. Der Wetterbericht für Deutschland. In der Nacht ist es meist wechselnd bis gering bewölkt. Der Regen im Südosten lässt langsam nach und die Wolken lockern etwas auf. Örtlich bilden sich Dunst- oder Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 5 Grad. Am Tage bleibt es bei wechselnder Bewölkung überall meist trocken. Vor allem in den Donauniederungen treten Frühnebelfelder auf. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind. Die weiteren Aussichten am Donnerstag: Durchzug von Wolkenfeldern, aber weitgehend trocken. Wenig Temperaturänderungen. Am Freitag verbreitet Regen, im Westen und Süden kühler. Das waren Nachrichten vom Westdeutschen Rundfunk. 1:05 der Verkehrshinweis in der ARD Popnacht. Zwei Meldungen für Sie. A1 Münster Richtung Leverkusen zwischen Kamen Zentrum und Schwerte Unfall 3 Kilometer und A2 Magdeburg Richtung Braunschweig zwischen Königslutter und Braunschweig Ost Unfall 7 Kilometer Stau. 1 live Mittwoch 1. Bang! cigars are cocaine and gin. I smell your sweat on my skin. Breakfast in Vegas on cocaine and midnight and she's on your phone, saying come over 'cause she's all alone. I could tell it was your ex by your tongue. Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Does she care about the brand new things that you just bought for me? Didn't share no mutual friends, and you told me that she's a trick when y'all broke up and I need it. What you gonna do when you can't say no, when I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no, when I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to the past, obviously, 'cause that shit did not last. I know how a woman will try to game you, so don't get caught up, because baby, you lose. What is it that she wants? What is it that she wants? Tell me, what is it that she needs? Should she hear about the brand new thing that you just bought for me? Bought for me. Y'all didn't have no kids, didn't have no kids, didn't share no mutual friends. She's a trick when you're broke up and I need to see. What you gonna do when you can't Another word, just la la la la. It goes around the world, just la la la. aus dem ersten goldenen Boden. Der Regenbogen endet genau hier. Meer. Ich glätte täglich die Wogen und tauch versunkenen Träumen hinterher. That's life. When I rise, let me carry to all of the people from the north, say I'm cleaning out. Remember what them can do, nothing at all to stop you. Hey, you think I lie where I tell this is FK squad, pan them case again. Why? Judgment I come like rain. Tired of them naughty bugger takes come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mood ready for mash up them train. Judgment I come like rain. Tired of them naughty bugger takes come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mood ready for mash up them. Before I blow this verse, let's explain the name first. Ambassador, cause fame ain't a game no more. I be the senior representative who came from abroad. My wanderlust inherited from MA to Stuttgart. State of the art, southern parts, to the top of the charts. We set it off, strike target, headed straight for your heart. Mark my words, we got soldiers marching in herds. It's all the murder, condolence to the martyr James Byrd. On towards Addis Ababa to the Bodmin border area. Black on black walls from Ethiopia to Eritrea. Quote the next elect who swore that he cared, but all he did was sweat the rich and strip the source of despair. When the forces interfere, let you know that it's wrong. We compare to bitch niggas like pros and cons, like gold and bronze. We can bond or get it on. I'd rather spit some images and then shit on your song. We drop bombs like the squad of Muammar Gaddafi. Touch your life like it's Flight 103 over Lockerbie. We hijack, grab the mic back, said it before. I'ma keep representing like it's 1994. Judgment, I come like rain. Tired of them roachy bugger chicks, come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mood ready for mash up them train. Judgment, I come like rain. Tired of them roachy bugger chicks, come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. CIA Wawa, de raison de moyenne au Kia. Bon direction, un job, j'en sais, IA. J'dis ok, paps arriva, stress start via. Stuttgart café, Max me dit. À la douane, on me dit yo, ouais, la coco, crack, coco, mon cahier dream. J'ai la seule dope dans le sac d'or de l'aéroport. Saute pas dans une veine très crème, mais dans une veine splac, juste comme un gentleman M. Au stud, on parle de whiz comme IPMD. Pas de chichi, même si c'est dur, sur IPLB. Tu sais, faut rester fidèle à soi, sinon se forfeit. Oh shit, c'est ce que tu diras quand dans le cockpit tu contrôles plus. J'ai pas de Porsche Boxster, mais dans ce box on force l'air. Les serpents vont me fork l'air de rien. Besoin de chien de garde, de boxer. Ça boxe art pour être dans le box office frère. Les señoritas matent mes voix la brise et mes royalties. Et me disent, ich liebe dich, juste pas j'fais du bise. Et je m'en fous de Lausanne à Ben Stern. On est down, FK squad, stress pour du vrai sound. Judgment, I come like rain. Tired of them naughty bugger chicks come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mode ready for mash up them train. Judgment I come like rain. Tired of them naughty bugger chicks come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mode ready for mash up them. Scan to the location, standing ovations für Low-Budget-Video auf heavy rotations. Ja, es ist noch immer so, wir playen die Stations. Hip-Hop-Stages und das Biss, das Fake ist. Ich bestand in der Höhle des Löwen wie Daniel. Britt Kamele in der Branche wie Nomaden in der Sahel. Wir haben der Krake die Tentakel abgeschlagen. Die Moral dieser Fabel, dass sie unseren Idealen erlagen. Sah mehr Fassade als die Dörfer Potemkins. Lass die Maskerade, weil unsere Hörer kompetent sind. Bleib lieber ehrlich, denn egal wie populär man ist, kommt irgendwann nach fern, als Licht, dann heißt das ein Karriereknick. Ihr leidest Schiffbruch unter den zürnenden Poseidon. Und dein Weg zeichnet mehr Bitchmoves als die Dürren von Saigon. Wir bringen Würze wie Zeilen, florieren wie Schmuggel an der Seidenstraße. Bleiben auf dem Boden und das ist keine Phase. Nicht Bibel, sondern Manifest. Meine Wissenschaft ist Histomatzenlieder der Revolte wie die Masse. Yes, Hacheles, sag was Sache ist. Alle reden vom Cheddar, wir machen es. Und rüsten Truppen gegen Chunk-Eye-Jets. I always remember what I'm one do. Them can't stop I from searching for truth. No, no, no, no, no. Hey! Judgment, I come like rain. Tired of them naughty bugger tricks, come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mood ready for mash up them train. Judgment, I come like rain. Tired of them naughty bugger tricks, come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mood ready for mash up them train. Judgment I come like rain. Tired of them naughty bugger tricks, come to clean out them brain. The rabbit jokes once again. Revolutionary mode ready for mash up them chain. Hey, first time that I saw your brown eyes. Your lips said hello and I said hi. I knew right there you were the one. That I was caught up in physical attraction, but to my satisfaction, maybe you were more than just a friend. Yeah. flame, burn by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Seit Jahren auf die Straße mit Respekt. Represent die Jugend dieses Jahr. Acht auf mein Recht, mein Team. Wollt das Ding, geballtet dieses Jahr. Wir leben schnell, stressig, schnell, hässlich dieses Jahr. test mich, stell dich zwischen die Stühle. Ich bünde geballter, trete für jeden Altar wie Gottes Sohn, test meine Gefühle. Wo wärst du ohne alle Alter? Dieses Jahr mit Sicherheit verloren. Globale Allianzen, Expansion und Emission von Aktien. Börsenwahnsinn, als ob alle beknackt sind. Ihr habt einen Knacks vom DAX, Konzern- und Bankenfusion. Die ganze Nation muss auf die Krankenstation. Ich erzähl von schöner neuer Welt, ihr zählt euer Geld. Alle jubeln, jawohl, 2 Mille, alles super toll. Solange der Rubel rollt, solange die Jugend folgt. Ihr macht, was ihr wollt, gut, wir kotzen euch die Bude voll. Willkommen im neuen Jahrtausend. Es gibt nichts Neues da draußen. Check mal die Lage, was geht. Es ist nie zu spät. Immer noch, dieselbe Show, ja. 2 Mille, Mille, Mille, Mille, Mille. Gesellschaft will kein Gast, ich fass alles an. Ich hasse Deutschland, ist Knast für Verstand. Rosenjubel gestanden, in Langeweile bleibt nichts heilig. Ich geh bis zum Rand, Geist ist gesund, Geist in der Welt, alles um uns. Unsentimental ist schon normal, die Schwarzen stören, Schwarzen schön. Reicher oder ärmer, mach dir keine Illusion. Ich mach Stress und Ärger für 2-3-0. Seht mein Klon am Mikrofon, dank Genforschung. Ich seh immer mehr Chaos statt Recht und Ordnung. Was zählt, ist ein billiger Ohrwurm. Für 2 Mille ist Rap mein Forum. Tut mir leid, aber wir geben dem System keinen Vorsprung. Wir sorgen für Skandale, machen Randale. Kultose Revolution am Platz, es geht an alle. Scheiß auf Technik, scheiß auf Hektik. Alles kann, aber muss nicht. Verdammt, wer zieht hier endlich den Schlussstrich? Ist es ein neuer Anfang? Sind wir gemeinsam am Strand? Es ist Zeit, dass man versteht. Jesus. Absoluter Star, du bist wie keine andere jemals vor dir war. Und du gibst alles für mich, ich bin immer